Der Jesuit Liberatore, La Chiesa e lo Stato, Napoli 1871. Mag man den Staat erheben, wie man will, mag man seine Hoheit noch so sehr steigern, seine Unterordnung unter die Kirche kann nicht in Abrede gestellt werden. Alles, was den Menschen angeht, muss von der Kirche geregelt werden. Der Soldat ist in ihr mit seinen Waffen, der Rechtsgelehrte mit seinem Rechtskodex, der Schriftsteller mit seiner Feder, der Professor mit seinem Lehrstuhl, der König mit seiner Krone, der Familienvater mit seinem häuslichen Szepter, der Bürger mit allen seinen sozialen Beziehungen. Dem Papste müssen die bürgerlichen Herrscher untergeordnet sein. Die Ausübung der Autorität des politischen Herrschers ist dem Papste unterworfen, so dass er in Hinsicht des geistlichen Zweckes sie leiten und zuweilen ihre Handlungen vorschreiben oder verbieten muss. Der Papst ist der höchste Richter der bürgerlichen Gesetze. Die ganze Welt ist ein dem Papste eigentümlich gehöriges Territorium. Bezüglich der Deutschen, der Franzosen, der Belgier, der Spanier und aller, welcher teilhaben an der Kirche Christi, ist es durchaus wahr, dass sie zwei Souveräne haben. Einen weltlichen, der in Wien, Paris, Madrid residiert, und einen geistlichen, der in Rom residiert. Der weltliche Fürst hört auch als Fürst nie auf, ein Untertan des Papstes zu sein, noch hört die politische Autorität des einen jemals auf, der geistlichen Autorität des anderen untergeordnet zu sein. Jeder Katholik ist mehr und in inniger Beziehung ein Untertan des Papstes als seines angestammten Herrschers. Von besonderem Interesse sind die Lehren der deutschen Jesuiten der Gegenwart. Die des deutschen Ordensgenerals ist schon aufgeführt worden, ihm schließen sich andere an. Der Jesuit von Hammerstein, Kirche und Staat, Freiburg 1883. Irgendwelche Superiorität der Kirche über den Staat ist also nicht zu bezweifeln. Dagegen ist jegliches Hoheitsrecht des Staates über die Kirche nichts als eine rechtswidrige Usurpation. Welcher Art jedoch ist jene Hegemonie der Kirche? Wie weit erstreckt sie sich? Nach welchem Maßstabe wird sie bemessen? Wir erwidern: Die Kirche hat auch dem Staatsmanne gegenüber das Recht, was immer zu binden und zu lösen, soweit die Aufgabe der Kirche nach vernünftigen Erwägungen der Verhältnisse ein solches Binden und Lösen angezeigt erscheinen lässt. Das heißt, direkt unterstehen der Kirche alle geistlichen Angelegenheiten der Staaten und indirekt alle weltlichen, soweit sie von der direkten Aufgabe der Kirche mit ergriffen werden. Das System, zu welchem wir uns hinsichtlich der Grundauffassung des christlich-sozialen Gebäudes bekennen, ist also das der indirekten Gewalt der Kirche in zeitlichen Dingen. Wir halten dasselbe nicht bloß für das Richtigere, sondern einfachhin für das Richtige und einzig Wahre. Die Kirche hat nicht die weltlichen Sachen zu besorgen, wohl aber die Eingliederung des Weltlichen als des Untergeordneten und Partikulären in das Geistliche. Denn eingegliedert muss werden, und jede andere Eingliederung als diese ist unstatthaft. Für die gesamte Regierungsgewalt der Kirche, die äußere wie die innere, gilt recht eigentlich der Satz: Die Kirche steht über dem Staate, direkt in geistlichen, indirekt in weltlichen oder genauer in gemischten Dingen, das heißt in solchen, welche neben ihrem weltlichen Charakter zugleich eine hinreichende geistliche Beziehung an sich tragen und soweit sie diese tragen. Kraft ihres Lehramtes besitzt die Kirche das Recht, nötigenfalls die Grenzregulierung zwischen Kirche und Staat zu treffen, denn es liegt direkt in ihrem Berufe, den Umfang ihrer eigens durch die Offenbarung verliehenen Vollmachten festzustellen und die Völker über dieselben zu belehren. Indirekt ist aber hierdurch auch die Aufgabe verliehen, die Grenze des staatlichen Rechtsgebietes zu bestimmen, nicht bloß das Verhältnis zwischen Staat und Kirche, auch die Beziehungen der Staaten untereinander und zu ihren Angehörigen unterliegen der lehramtlichen Beurteilung der Kirche. Glaubt ein Staat, seinen Nachbarn mit Krieg überziehen zu sollen, so ist es eine unabweisbare Forderung des Gewissens, dass er zuvor den Zweifel über die Rechtmäßigkeit und Erlaubtheit des Krieges in irgendeiner Weise beseitigt. Und wollen oder sollen die Untertanen sich an dem Kriege beteiligen, so müssen sie gleichfalls über die Erlaubtheit ihrer Handlungsweise im Klaren sein. Können die Zweifel durch eigene Kraft nicht beseitigt werden, so ist es Pflicht der Beteiligten, um Aufklärung sich an jene Autorität zu wenden, an das Papsttum, welche Christus für die religiöse Belehrung der Völker eingesetzt hat. Die Geistlichen sind verpflichtet, die bürgerlichen Gesetze zu beobachten, soweit dieselben nicht den heiligen Kanones widersprechen oder mit der Heiligkeit des geistlichen Standes unvereinbar sind. Aber sie sind den bürgerlichen Gesetzen nicht unterworfen, quod fim coactivam, weil sie für die Übertretung jener Gesetze nicht vor das weltliche, sondern nur vor das kirchliche Tribunal zitiert werden können. Nur dann können Geistliche von dem weltlichen Richter bestraft werden, wenn die Kirche aus gerechten Gründen sie dem weltlichen Arme überlässt. Der Jesuit Katrain. Das an und für sich richtige Verhältnis zwischen Staat und Kirche besteht in freund-nachbarlichem Zusammenwirken. Es ist klar, dass in solchen Dingen, welche rein weltlicher oder politischer Natur sind, der Staat und in solchen, welche rein kirchlichen Charakter haben, die Kirche unabhängig und souverän ist. Die Selbstständigkeit des Staates in rein weltlichen Dingen hat die Kirche wiederholt und ausdrücklich erklärt. Es ist deshalb nicht Sache der Kirche, die Staatsbeamten ein- und abzusetzen, das Militärwesen zu organisieren, Polizeimaßregeln zu treffen oder sich überhaupt in rein politische Dinge zu mischen, solange die Gebote Gottes dadurch nicht verletzt werden. Wie hat sich aber das Verhältnis zwischen Staat und Kirche in solchen Dingen zu gestalten, die unter verschiedener Rücksicht sowohl der kirchlichen als der weltlichen Behörde unterstehen? Die Regelung der Ehe, das Schul- und Begräbniswesens und dergleichen. Der erste und beste Weg zur Regelung solcher gemischten Angelegenheit ist der des gegenseitigen Übereinkommens. Wie aber, wenn eine solche Vereinbarung nicht zum Ziele führt, wenn sich die kirchliche und die staatliche Gewalt in einer Angelegenheit nicht zu einigen vermögen?